Wir stehen heute hier, um zu erinnern. Wir wollen erinnern an all die Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind oder getötet wurden. Wir wollen erinnern an Uri Jalloh, an Ferhat Mayouf. Wir wollen erinnern an all die weiteren, deren Namen viel zu viele sind, um sie alle aufzuzählen. Allein seit 1990 sind es in Deutschland 180 schwarze Menschen, POCs und von Rassismus Betroffene. Die Zahl wurde gerade schon genannt. Wir wollen jenen gedenken, deren Namen wir kennen und jenen, deren Namen unbekannt bleiben, weil in Bullenmorde totgeschwiegen und vertuscht werden. Heute wollen wir auch speziell an diejenigen denken, die nicht in einer Zelle starben, sondern bei Polizeieinsätzen getötet wurden. So Maria B., eine junge Frau, die vor etwa mehr als einem Jahr, am 24. Januar 2020, in ihrer eigenen Wohnung mitten in Friedrichshainer Südkiez ermordet wurde. Maria befand sich am entsprechenden Abend in einem psychischen Ausnahmezustand und stritt sich mit ihrem Mitbewohner, welcher die Polizei verständigte. Als diese bei der Wohnung ankam, zog Maria sich in ihr Zimmer zurück und versperrte die Tür. Obwohl keine konkrete Gefahr mehr bestand, brachen die vier Polizisten in ihr Zimmer ein, an dessen anderen Ende Maria wohl mit einem Messer in der Hand stand. Aus angeblicher Notwehr heraus erschoss einer der Polizisten Maria daraufhin. Im Nachgang wurde der Tod Marias von der Polizei als unausweichlich dargestellt. Der Polizist hätte aus Notwehr gehandelt. Der Tod sei ihre eigene Schuld gewesen und generell hätten die Polizisten ja nichts falsch gemacht. Nach gerade einmal 3 Wochen wurden die Ermittlungen eingestellt. Digga, fucking 3 Wochen? Immer wieder werden Situationen von der Polizei überspitzt dargestellt und Gefahren im Nachhinein konstruiert, um brutale Einsätze zu rechtfertigen. Maria hat spätestens ab dem Moment, in dem sie sich in ihrem Zimmer einschloss, keine konkrete Gefahr dargestellt. Selbst als die Polizisten ihr gegenüberstanden, wäre es zynisch, von einer Gefahr zu sprechen. Bedenkt man, dass 4 ausgebildete und bewaffnete Polizisten einer Person gegenüberstanden, die vielleicht halb so viel wog wie sie? Eine deeskalative Klärung des Konflikts ohne den Tod Marias wäre möglich gewesen, hätte die Polizei nicht so gehandelt, wie sie eben handelt. Doch der Mord an Maria ist nicht in einem luftleeren Raum passiert. Fälle wie diese sind keine Seltenheit, kein tragischer Einzelfall und keine Ausnahme von der Regel. Viel zu oft enden Polizeieinsätze tödlich, Tode, die vermeidbar waren. Polizeimorde haben System und dieses System überrascht nicht. Denkt man daran, dass das Gewaltmonopol an eine Institution gegeben wird, die von niemandem außer sich selbst kontrolliert wird. Umso wichtiger ist es, dass wir aktiv erinnern. Der Tod von Maria ist jetzt etwa über ein Jahr her. Doch er darf nicht in Vergessenheit geraten. Nicht heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr und auch nicht in 10. Wir dürfen Maria nicht vergessen. Ein Versuch, das zu gewährleisten, geht von der Initiative Warum brauchen wir eine Gedenktafel aus, die sich für eine Gedenktafel in Erinnerung an Maria einsetzt und schon mehrere Tafeln installierte. So zuletzt am 24. Januar, dem ersten Todestag Marias. Bisher wurden jene Gedenktafel vom Ordnungsamt entfernt und eine Erinnerungskultur damit unterdrückt. Wer von Polizeigewalt spricht, darf von Rassismus nicht schweigen. Betroffene von Polizeigewalt sind in erster Linie schwarze Menschen, People of Color oder von Rassismus betroffene Menschen. Ob es rassistische Polizeikontrollen sind, brutale Gewaltanwendungen gegen POCs oder in letzter Instanz Polizeimorde. Rassismus sitzt tief im Kern der Polizei. Immer mehr rechte Strukturen oder Chatgruppen innerhalb der Polizei fliegen auf. Beschäftigt man sich näher damit, läuft es einem kalt den Rücken herunter. Gerade für marginalisierte Gruppen ist es also immer seltener eine Option, die Polizei zur Hilfe zu holen. Wir müssen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn jeder Polizeieinsatz potenziell Menschen gefährdet, müssen wir Polizeieinsätze vermeiden. Wir müssen aufhören, die Polizei zu rufen. Das mag für die eine oder andere Person übertrieben klingen, unrealistisch oder zu radikal, aber es gibt Alternativen. Und wo es keine gibt, müssen Alternativen geschaffen werden. Denn Maria könnte heute noch am Leben sein, wäre ausgebildete Sozialarbeiterin oder ein sozialpsychologischer Notdienst zur Hilfe gekommen und nicht die Polizei. So wie Flinter, die von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind, könnte von dafür ausgebildeten Personen geholfen werden, während die Polizei Situationen meistens noch schlimmer macht. Und von Rassismus oder Queerfeindlichkeit Betroffene könnten sich darauf verlassen, dass ihnen in Gefahrensituationen geholfen wird, anstatt einen weiteren Übergriff durch PolizistInnen befürchten zu müssen. ohne Angst die Polizei zu rufen, muss als Privileg betrachtet werden. Ein Privileg, das von Rassismus Betroffene, psychisch Kranke oder Transpersonen meist nicht haben. Und da dieses Privileg auf struktureller Diskriminierungsverhältnissen beruht, können wir auf eine reformistische Lösung nicht vertrauen. Wir müssen in letzter Konsequenz die Abschaffung der Polizei fordern. Das aus der Propaganda des deutschen Nationalsozialismus stammende Narrativ der Polizei als Freund und Helfer ist ein Märchen. Denn die Polizei beendet keine Konflikte, sondern Leben. Und wo immer Polizei ist, ist auch Ungerechtigkeit. No justice, no peace.